Mit einem Foto von Genossen Kim Jong-un brachte jüngst die thailändische Zeitung Xinjia Libao den zweiten Abschnitt für die Vollendung der sozialistischen Sache aus dem Rechenschaftsbericht des Setka der Partei der Arbeit Koreas, der vornehm auf dem 7. Parteitag erstattet wurde.